Mein Name ist Philipp Moritz und das sind die aktuellen Themen. Brand in Uchte, Fördergelder für Stadtarchiv und Steinke siegt in Maglohe. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Morgen findet eine öffentliche Sitzung des Rates der Stadt Nienburg im Sitzungssaal des Rathauses Marktplatz 1 statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Beteiligung am Programm Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus sowie ein Bericht des Bürgermeisters. Eine Einwohnerfragestunde wird ebenfalls stattfinden. Für das geplante neue Stadt- und Kreisarchiv inklusive Bibliothek in Nienburg sind Fördergelder in Aussicht gestellt worden. Sollte das geplante Projekt in das Programm Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus passen, könnten bis zu 2/3 der rund 10 Millionen Euro durch Zuschüsse finanziert werden. Die Chancen, in dieses Förderprogramm aufgenommen zu werden, stehen gut, so der Stadtratsvorsitzende Horst Prüfer. Also ich denke, es passt schon eine ganze Menge. Also nicht nur für den Landkreis Nienburg erledigen wir Aufgaben, sondern auch für die einzelnen Gemeinden. Denn alle Standesamtsbücher werden ja in Nienburg aufbewahrt. Das wissen aber auch die wenigsten, dass das so ist. Also es ist schon ein gewisses Highlight. Da kann man natürlich auch drauf bauen und sagen, wir in Nienburg, in der Kreisstadt, da haben wir so ein Gebäude und das strahlt natürlich auch aus. Zum Brand in einem Stallgebäude kam es am vergangenen Samstagabend auf einem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen in der Höfener Straße in Uchte. 90 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Personen befanden sich nicht im Gebäude. Die Ursache des Brandes sowie Höhe des Schadens ist bislang unklar. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Am Wochenende wurde in der Fußballbezirksliga der 23. Spieltag ausgetragen. In Maglohe kam es zum Derby zwischen dem SC und dem Tabellenführer Steimke. In der ersten Halbzeit konnte die Heimmannschaft noch gut dagegenhalten, hätte sogar kurz vor der Pause selbst in Führung gehen können. Ein schneller Doppelpack von Steimkes Oliver Poitier zwischen der 56. und 59. Minute brachte den Favoriten auf die Siegestraße. Am Ende stand ein ungefährdetes 3:1 für die Gäste fest. Steimkes Coach Martin Finze zog ein positives Fazit. Klar, nach so einem Spiel, Derby, weiß man nie, was passiert. Maglohe hat alles reingehauen, hat es auch sehr, sehr gut gemacht. Haben tief gestanden, tief verteidigt, alles reingeschmissen. War schwer, wussten wir. Haben die richtigen Mittel, glaube ich, zweite Halbzeit gefunden und dann, ich glaube, auch verdient gewonnen. Die weiteren Spiele im Überblick. Landesbergen schlägt Sulingen knapp mit 1:0. Hoya gegen Bassum 2:0. Heiligenfelde Drakenburg 0:0. Und Uchte siegt in Twistringen mit 2:1. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.